Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D. von der 5. und 6. Folge der 4. Staffel mit dem Titel Lockup und The Good Samaritan. Nun, wir haben vorhin in unserer Vorbesprechung haben wir beide bemerkt, dass in diesen zwei Folgen uns etwas gefehlt hat oder dass die Stimmung irgendwie uns nicht ganz passt. Also zuerst einmal, Elena ist jetzt in diesen zwei Folgen nicht. Ja, weil ich habe ja dann gesagt, Bobby und Hunter fehlen. Überraschung, dass mir Bobby fehlt. Aber hast du auch gesagt, ja, genau, die beiden. Und so ein bisschen Auflockerung. Und dann ist mir aufgegangen, dass Elena noch am ehesten auch ein bisschen dieses Witzige bei sich hat, so ein bisschen dieses auch Raue. Was übrigens auch ihrer Schauspielerin total gefällt an Elena. Also, dass sie hätte das so leicht in ihren Charakter mit reingenommen, dass sie so ein etwas Gewitztes hat, so ein etwas Spitzbübisches. Und den Fans sei das auch gefallen und dann hätte sie es beibehalten, dass Elena sich so, so eine gewisse Freude daran hat, wenn sie so eine gewisse Lust auch in ihrer Schnelligkeit und so. Aber dieses Interview kann ich sowieso sehr empfehlen. Aber weil sie quasi gerade fehlt und ich finde eben auch Bobby und Hunter, die halt auch immer so dieses, mein Hunter natürlich immer mit seinen Witzen oder seinen Sprüchen und auch dadurch, dass er von den anderen jeweils nicht mega ernst genommen wurde. Und ich fand, Bobby hatte auch immer eine gewisse Leichtigkeit. Also die war sehr professionell. Und ernsthaft, oder eben nicht so ernsthaft. Sie war sehr professionell, hat ihren Job gut gemacht, aber ich weiß auch nicht, sie hatte immer so eine gewisse Leichtigkeit und das fehlt uns beiden gerade, oder? Ja, genau, es ist, die Serie ist wirklich dunkler geworden, wortwörtlich zum Teil und das haben wir ja schon mal gesagt, weil ja wohl die Serie um eine Stunde später in Amerika läuft, aber auch wegen Daisy und dann der Charakter von Robbie, dass die halt auch so von ihrer Geschichte her momentan nicht so immer in der besten Stimmung sind. Aber bei Daisy finde ich es immer noch so auffällig, weil sie, so wie sie von der Schminke, von den Haaren, von den Kleidern, das dann auch so direkt zeigen, oh, sie ist jetzt der rebellische Teenager, die jetzt hat diesen, hat doch legitimer Grund, die Tragödie wegen Lincoln verarbeiten muss. Aber da fand ich einfach in der fünften Folge, in der Folge Lockup, gut, wie May dann mit Sky geredet hat am Schluss. Daisy hat sich ja da so abgesondert, will nicht zu den anderen. Mhm. Und dann May hat ihr da wie mal gesagt, eben, du kannst es nicht ändern, dass wir kümmern uns um dich, du bist uns wichtig, das kann man nicht einfach abschalten. Das fand ich ein Punkt, wo ich dich mal fragen wollte, weil ich war nicht so sicher. Sie sagt ja, you don't get to choose who cares about you. Und dann dachte ich, ja, das mag so sein, aber ich finde, wir sollten trotzdem immer noch wählen dürfen, bei wem wir diese Zuneigung auch an uns ranlassen möchten. Also, weil es gibt ja auch Leute, von denen will man nicht unbedingt, dass sie einem so nahe kommen. Und das finde ich, muss auch okay sein. Und ich habe wieder das Gefühl, dass dieser Satz nicht ganz trifft, was sie vielleicht sagen wollen. Also weil ich verstehe schon, was das May quasi meint, du kannst nicht einfach abstellen, dass Leute dich gerne haben. Also weil Coulson und Daisy hatten ja davor eine Beziehung, die gut war und in der sie sich mochten und dass man halt nicht einfach sagen kann, nein, das darfst du jetzt nicht mehr. Das verstehe ich, aber ich hätte diesen Satz gerne ein bisschen anders gehabt, weil ich finde, es gibt schon, dass man sagt, das ist okay, dass du mich magst, aber ich will das nicht so nah dran. Also das musst du mit dir ausmachen, weil ich finde, das muss schon auch möglich sein. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, ich habe das wohl eher so, May und Coulson nehmen da so die Elternrolle ein, aber stimmt, eigentlich ist ja wie aufgezwungen. Also klar, da hat jeder auch das Recht, hey, nein, ihr müsst das jetzt nicht für mich sein, das ist nicht eure Verantwortung oder ich muss da nicht was nicht Last ist, vielleicht ein blöder Punkt, aber wie meine, ich muss nicht eure Aufgabe sein, ich bin ja dann, jetzt in Daisys Fall, sie will das eben jetzt eigentlich alles wie im Alleingang bewältigen. Ja, ob das dann halt ideal ist und so, ist dann eine andere Frage. Ja. Aber ich fand es einfach interessant, dass sie das dort behandelt haben. Aber May ist halt nicht unbedingt die Person, um so emotionale Erzählungen anzusprechen. Es ist auch in der Hinsicht, wo Daisy vielleicht sich distanziert von anderen, um sie nicht zu verletzen, da finde ich es dann auch wieder richtig. Da würde ich sagen, nein, wenn Leute dich gerne haben und für dich da sein möchten, dann ist das ihre Entscheidung und nicht deine. Und du musst sie nicht davor schützen, dass sie dich mögen. Und wenn man es dann so versteht, you don't get to choose who cares for you, dann ist es wieder okay, finde ich. Dann ist es, wenn dir quasi nicht die Zuneigung das ist, was dir unangenehm ist, dann nimm es an. Weil man kann Menschen nicht bis ins Letzte schützen. Also wenn sie eher auf das so abzielt, dass sie quasi, also Daisy hält sich ja gerade fern, weil sie Angst hat, wieder, dass irgendjemand wegen ihr verletzt wird und so. Also dann finde ich es wieder eher okay, dass das halt einfach so ist. Man mag Menschen und dann geht man Risiken für sie ein und das können wir nicht ändern und es ist auch gut so. Also das finde ich dann wieder okay. Ja. Wenn quasi nicht die Zuneigung das Problem ist, sondern was aus der Zuneigung entsteht. So. So, also ich habe es eh so verstanden. Also sie fand ja eben die Geschichte ja schon haben, dass sie mag ja Coulson und sie hat ja auch May gern. Es ist ja nicht so, dass sie, ich will nicht, dass ihr mich mögt, sondern eben das mit dieses Trauma von jemand hat sich für mich geopfert, dass das sich nicht wiederholt. Weil sie hat ja dann in der da ja auch die Szene, wo sie dann den Kampf im Gefängnis alleine macht und die anderen wegschließt. Ja. Und dann kommen May und Coulson zurück und sie so, hey, wieso seid ihr zurückgekommen? Und dann war so, wir haben jetzt gerade dein Leben gerettet. Eben, dass sie da dann so halt vielleicht nicht unbedingt immer die besten Entscheidungen trifft, weil sie sich dann wie so aufopfert. Aber das eben, das wollen denn die anderen nicht, was ja auch verständlich ist. Aber ja, es ist schwierig. Es war auch quasi weniger die Handlung, die ich blöd fand. Oder ich fand es auch nicht blöd, sondern es war eher so ein Satz, wo ich so kurz gestutzt habe und dachte, würde ich den so unterschreiben? Und deswegen fand ich es jetzt auch spannend, was du fandest. Mhm. Aber ich fand es auch nicht schlimm, dass Coulson und May zurückkamen und ihr geholfen haben. Und gleichzeitig war das ein sehr cooler Kampf mal wieder von Agents of S.H.I.E.L.D. Genau, das war, da haben sie die gute, wie sagt man, Kampfdarstellungen oder Choreografien. Yeah. Genau, da punktet Agents of S.H.I.E.L.D. sicher. Ja, das sagen wir jedes Mal. Ja. Und was mir auch gefallen hat, war, dass Daisy musste da ja ohne ihre Kräfte klarkommen. Genau, das war extra, ja. Haben sie das noch klargestellt, dass sie es trotzdem nicht verwenden sollte. Aber sonst wäre sie natürlich da schneller rausgekommen. Ja, also. Und trotzdem, also wie krass sie inzwischen ausgebildet ist. Also, ich meine, das waren so viele. Mhm. Das hat sie vor 2 Staffeln, konnte sie das, also noch gar nicht, oder? Also, und auch vor einer Staffel, würde ich sagen, war sie noch nicht an dem Punkt. Genau. Und ich habe mich auch gefragt, diese Szene war parallel dazu, dass im Fernsehen zwischen dem Director und dieser Senatorin das Thema geklärt wurde, Inhumans, wo sind die Unterschiede? Und dann dachte ich, und hier haben wir jetzt eine Inhuman, die ohne ihre Inhuman-Kräfte gegen Menschen, also gegen Humans kämpfen muss. Und da habe ich mich gefragt, ob das parallel ist oder nicht. Aber ich fand es jedenfalls spannend, dass man Daisy halt auch immer wieder ohne diese Kräfte sieht. Also das ist so, sie wird nicht nur noch durch diese Macht, durch diese Kräfte bestimmt, sondern ganz oft ist sie quasi auf ihr Menschsein zurückgeworfen. Und so. Das sieht man auch mit ihrer halt als Agentenseite, weil sie hat ja in der neuen Staffel eher diese Brücke geschlagen zwischen, hey, ich bin ein Inhuman, arbeite aber für S.H.I.E.L.D. und kann deswegen eher Kontakt mit anderen Humans, Inhumans aufbauen und sie mit positiv mit S.H.I.E.L.D. verbinden. Aber dann, dass sie eh so diese Zweiseitigkeit war bei ihr schon öfters so ausgeprägt. Aber ja, hier hat sie wie, muss sie mal ihre Inhuman-Seite zurückstellen für ihre eigene körperliche Wohlbefinden, ja. Wie hast du das, genau, das ganze Zeug mit dem Director, und dann seinen Konflikt mit Gemma. Wir haben ja am Anfang ja darüber geredet, dass er da, er jetzt dieser Man in the Suit, dieser Bürokratie-Antagonist wohl wird. Und ich finde, jetzt ging es recht schnell, weil Gemma hat ja jetzt schon was gegen ihn in der Hand und jetzt fängt das alles zu bröckeln, von wegen, ja, ein Team that trusts is a team that triumphs. Und dann so, da gibt es noch Probleme. Also so halt diese Heuchlerei, dass er selber auch nicht tatsächlich durchsetzt, weil er hat ja auch mit dieser Senatorin, das ist noch nicht aufgeklärt worden, aber er hat ja damit die eine Szene mit ihr gehabt, weil sie ihn erpresst hat. Und dann ist er ja da eingegangen und wir wissen noch nicht, was da genau daraus noch passiert. Aber ein vorbildlicher Director ist er jedenfalls nicht. Ich finde Simmons gerade sehr, also ich genieße das sehr, ihr zuzugucken, wie sie diesen neuen Anteil hat, dieses politische, diplomatische. Das fällt mir dazu ein, dass sie quasi ja jetzt wirklich schon mit dem Director die Klingen kreuzt, also dass sie ihn ja herausfordert, ihm sogar also sehr deutlich macht, dass sie Dinge über ihn weiß und dann auch so eben quasi mit den Worten ja die Klingen kreuzt. Und das finde ich einfach sehr spannend, ihr dazu zu gucken. Und ich habe aber wie noch keine Analyse oder noch kein, was bedeutet das jetzt dafür, sondern nur, es ist wie eine neue Seite an ihr, dass sie quasi diese auf Geistesebene diese Kämpfe jetzt austrägt und eine gewisse Macht, einen großen Machtanteil dazu gewonnen hat. Und das finde ich einfach spannend, bei ihr jetzt zuzugucken. Ja, dass sie wie selber wie so Mittel findet, zum zurückzuschlagen. Weil ich fand, was ich ein bisschen blöd fand, dass sie mit diesem Problem wegen dem Lügendetektor von den anderen so im Stich gelassen wurde. Weil eben sie hat ja da wegen Daisy, wegen Ghost Rider und dann eben auch wegen Ada und so alles so, hey, das muss ich ja, das darf ich ja nicht verraten. Und dann in der einen Szene eben siehst du, sie muss sich auf das vorbereiten, alles sind, niemand hat es gekümmert. Dann habe ich einfach gedacht, ist das nicht doch irgendwie wichtig? Also nicht. Ich meine, sie ist jetzt gut rausgekommen, aber ich fand es doch irgendwie komisch, dass sie da wie so alleine mit dem Problem war. Weil das hat ja nicht Einfluss auf alle dann, wenn jetzt der Director schon früher rausgefunden hätte, dass sie Craig, aka Daisy und den Ghost Rider bei sich haben. Ja. Aber das, finde ich, ist eben etwas, was Simmons gerade sowieso ausmacht, dass sie gerade recht alleine ist in ihrer Position. Das ist momentan ihr Ding, ja, weil sie ja immer eben, it's classified, dass sie da wie so isoliert vom Rest des Teams agieren muss. Ja. Und es gibt jemand anderen auf ihrer Stufe. Ja, und jetzt ist sie auch, wir wissen noch nicht, wo sie hingebracht wurde, aber jetzt ist sie auch wieder extra noch abgesondert und Fitz merkt sie ja dann da. Ist noch blöd, ja. Aber und sie hat es selber hingekriegt. Also fürs Erste jetzt. Den nächsten Schritt müssen wir noch sehen. Ja. Bei Coulson zum Beispiel, der hat jetzt die ganze Zeit Mac eigentlich. Und jetzt in dieser Folge hat er auch mal wieder May als Partnerin gehabt. Das hat mir auch gefallen, die beiden. Und ich war nicht sicher, irgendwann sagt er doch, sind sie so da und sollen besprechen. Er sagt, this is a safe space. Ah, ja. Also sagt, was sie wollte. Ich dachte, meint er das jetzt ernst oder meint das nur als Witz? Aber eigentlich, und ist das wieder ein Hinweis darauf, dass sie jetzt halt eher wieder so auf Team-Ebene sind und nicht auf ich bin der Director-Ebene? Ja, ja. Dass jeder gleich viel beitragen kann, ja. Also nicht so, hey, ich sag, wie es läuft und ihr müsst euch daran halten. Aber klar, es war auch eher mehr wieder so die Humorseite von Coulson. Also sie haben sich, ich glaube nicht, dass sie sich darüber lustig gemacht haben, aber so eine Auflockerung. Aber stimmt, das war cool. Und auch, um nochmal ein bisschen zu Daisy zurückzukommen, Coulson, Daisy und May, es gibt auch eine Szene, wo sie so zu dritt irgendwo hingehen und dann macht May so eine typische May-Sache. Ah. Und Coulson lächelt dann so Daisy an. Sie ist noch vorsichtig, aber sie guckt zurück. Und dann denke ich, da haben wir doch wieder leise Anspielungen, auf wie die drei ja eigentlich auch funktionieren. Ja, es kommt wieder zurück. Also ich glaube nicht, dass jetzt Daisy nochmals frisch weg von allen geht, sondern dass jetzt dann wieder das Team aufgebaut wird, ist ja, meine ich auch. Annahme. Ja, ich glaube, sie arbeitet sich da jetzt durch. Ja. Quasi. Gut. Jetzt kommt mir gerade wieder in den Sinn. Immer am Schluss von der neuesten Folge wissen wir ja gerade nicht, was mit Coulson passiert ist. Wir wissen nicht, was mit dem Ghost Rider passiert. Wer war noch unten? Also Fitz, Coulson und der Ghost Rider sind verschwunden. Verpufft. Und das ist auch wieder so. Hatten wir das nicht auch schon? Ah ja, Gemma ist da reingesungen worden. Genau. Also jetzt haben wir wieder mal Leute, die einfach fehlen. Ja, stimmt. Ich hoffe, das ist nicht so lang. Aber das also machen sie ja meistens nicht so lang. Hoffentlich auch, weil jetzt anscheinend erst am 29. November wieder erst dann eine Folge kommt. Ich kann das dann nochmals abklären, ob das stimmt. Mhm. Aber es geht jetzt ein Zeitchen, bis wieder neue Folgen kommen. Dann ist es halt gerade so ein Cliffhanger zum, jetzt müsst ihr warten. Ja. Für mich ist das eine Überleitung zu diesem Technologie-Ding, also Materie aus dem Nichts erschaffen. Da hat mich wieder mal auch ein Detail gestört, weil irgendwann sagt die Frau, so in einem der Rückblenden sagt sie, stell dir noch vor, was wir damit machen können. We could end starvation. Und dann dachte ich, das nervt mich so, das kommt so oft in Serien, wird es einfach so hingeworfen. Wir könnten damit den Hunger beenden. Und ich denke immer, es gibt schon jetzt genügend Essen auf der Erde. Es ist einfach nicht richtig verteilt. Wir brauchen keine Technologien, wir brauchen keine Superpflanzen. Es ist alles da, es ist nur furchtbar ungerecht verteilt. Und das ärgert mich immer so, weil Technologien sind wirklich was Gutes. Also viele technische Sachen, die erfunden wurden, helfen und erleichtern das Leben. Oder nicht nur erleichtern das Leben, sondern machen Dinge möglich, die gut sind. Und da müssen wir nicht immer falsche Argumente dafür bringen. Und Welthunger ist einfach nicht ein Problem, das durch Technologien gelöst werden muss, sondern es muss endlich die richtige Politik dazu gemacht werden. Und das ärgert mich. So. Ja. Das war das dazu. Also jetzt verstehe ich, das sind so, wenn so komplexe Sachen einfach so simpel einfach hingestellt werden, ja, wenn wir halt Magie hätten, dann wäre das alles super. Also, es geht auch anders. Genau. Dann versucht man es eben gar nicht, wenn man sich eben schon denkt, ach, Hunger, Welthunger können wir nur lösen, wenn wir jetzt eben so eine Superkraft hätten. Aber dann, das ist eine falsche Einstellung, weil dann macht man nicht wirklich das, was möglich wäre. Gebt einfach den Leuten ihr Land zurück. Und lass die Kleinbauern ihren Job machen. Und dann werden viele Länder schon wieder versorgt. Also es ist egal, wir müssen ja nicht da reingehen. Aber es hat mir einfach geärgert, dass ich dachte, Materie aus dem Nichts erschaffen. Ganz ehrlich, ist das unser Problem. Ich verstehe, dass es faszinierend ist. Aber tut nicht so, als würden wir damit irgendwelche... ich glaube, wenn man Probleme damit löst, dann nicht in dem Sinn damit, sondern dann sind sicher irgendwelche chemischen Sachen plötzlich möglich, die vorher nicht möglich waren, die dann wieder was anderes erlauben, aber nicht we could end starvation. Ja, genau, das können wir auch jetzt schon. Weil ich habe das andere Beispiel nicht mehr, aber das ärgert mich manchmal bei so technologischen Sachen, wo dann so Argumente herbeigezogen werden, wo ich denke, das ist nicht das Problem. Es ist durchaus wichtig, über so Sachen auch nachzudenken, wie das in den Medien dargestellt wird. Nur das wollte ich noch sagen. Genau, und mir geht es ja ähnlich manchmal auch mit, wenn es um Terrorbekämpfung geht oder so und nie darüber gesprochen wird, woher es überhaupt kommt, woher Gewaltbereitschaft kommt und wie viele Jugendliche und Kinder keine Zukunft sehen und was daraus entsteht und so und wie viel mühsame Sozialarbeit einfach geleistet werden müsste und das so viel mehr bringen würde als irgendeine Supermaschine, die alle Schritte hervorsieht. Also dann ist es schon zu spät. Person of Interest ist wunderbar und es ist spannend und es ist auch schön, dass Morde verhindert werden, aber es ist, wenn es überhaupt schon passiert, der Terror und alles, dann ist es einfach ein Schritt zu spät. Man hätte vielleicht nicht in Irak einmarschieren sollen. Anderes Thema. Was mich gefreut hat, war, dass Agent Carter vorkam mit Zero Matter. Genau, ja. Quasi diese Wings and Knots dazu finde ich ganz nett, wie du. Genau. Die Serien wieder verbunden wurden. Also, dass wieder dieses Marvel-Konzept von It's All Connected, das freut sich einen. Also, da freut man sich, dass Agent of Carter nicht für nichts war. Nein, das war es eh nicht. Aber. Ja, aber schon. Es ist halt, es ist schade, dass es nicht stattgefunden hat. Und wir fanden ja beide, es wäre einfach schön gewesen, die Entstehung von S.H.I.E.L.D. mitzubekommen. Und dass jetzt wenigstens die zweite Staffel von Agent Carter so ein wenig vorkommt, quasi. Das ist ganz cool. Und auch Agents of S.H.I.E.L.D. hat mich jetzt dann wirklich so weit, dass ich mal endlich den dritten Captain America gucke, weil einfach diese Sokovia Accords die ganze Zeit vorkommen. Mhm. Genau, das haben sie mehr eingebaut. Das ist eh noch wegen Agent Carter Staffel 2, schon damals haben sie irgendwie dann halt Leute, die sich auskennen mit Comics und so, haben schon hingedeutet, dass das wohl mit Doctor Strange verbunden sein wird. Und jetzt eben diese Staffel Geister, ne, oder dieses Buch und die Möglichkeit aus dem Nichts Materie, dass das halt diese magische Komponente und die Komponente von anderen Dimensionen, so wird jetzt natürlich mit diesem neuen Film wieder, also nein, nicht wieder, es wird jetzt etabliert. Und ich finde das einmal interessant, so zu sehen, wie dann die Serie sich an die neuen Filme wie anpasst. Genau, das eben wieder Marvel Cinematic Universe, dass ja. das so miteinander abgestimmt wird. Und dann ist es nicht einfach so komisch, hä, wieso haben die jetzt mal magische Kräfte, sondern das macht deswegen, ist das jetzt hier doch auch noch dabei. Ist in, weißt du, dass in Doctor Strange auch die Verbindung mit quasi Teufel und Gott, also was wir in Agents of S.H.I.E.L.D. haben, ist, dass jetzt diese Materie erschaffen, also quasi, sie sagt, spricht ja auch von Leben kreieren, was man dann immer mit Gott sein oder Gott spielen weiter ausdrücken kann. Und gleichzeitig hat sich Agents of S.H.I.E.L.D. dafür entschieden, in derselben Staffel einen vom Teufel Besessenen einzuführen. Und das heißt, wir haben wie, also ich würde sagen, Agents of S.H.I.E.L.D. ist weniger diese Magie-Sache im Vordergrund, sondern mehr so dieses Religiöse, also wer darf eigentlich Leben erschaffen und wer bestimmt, wer wie viel wert ist. Und gibt es, also auch, das finde ich ja das Krasse, der Ghost Rider, der quasi sich das Recht rausnimmt, zu bestimmen, wer hat es verdient zu sterben und so. Und dieses Punishment. Das wurde jetzt einfach auch wieder fortgeführt, dieses Thema in der Folge. Das stimmt, ja. Also da muss ich jetzt schnell sagen, bei Doctor Strange haben sie so Gott- oder Teufel-Konzepte, das sind dort nicht ein Thema. Ja. Wie das genau dann mit diesem Ghost Rider-Figur verbunden wird, wissen wir noch nicht. Ich glaube, das wird noch weitergeführt, weil habe nur kurz gelesen, irgendwie diese Firma Roxxon und so und eben das Zero Dark Matter, kann sein, dass dann da mit dem Ghost Rider eben sehr stark verbunden ist. Da haben wir noch nicht alle Karten auf dem Tisch. Dass das vielleicht auch die Erklärung sein könnte, warum, wie er überhaupt existieren kann. Ja, und das vielleicht spannend. Das mit dem Devil und so weiter, vielleicht ist das einfach von Robbie immer die Art, das zu erklären. Ja. Wir sehen es noch. Ich bin da jetzt eher zuversichtlich, dass da nicht wortwörtlich das Konzept des Teufels. Das glaube ich auch nicht. Wir Teil haben auch gute Hinweise dafür. Ich glaube, Coulson und Fitz haben das immer, haben einige, so ein paar Sätze immer wieder drin gehabt, die quasi, wo sie das immer in Frage stellen, dieses Devil. Mhm. Also wo bei ihnen sehr deutlich wird, dass sie eben so sagen, ja, er spricht davon, vom Teufel besessen zu sein, oder what he calls the devil. Also das macht die Serie schon sehr deutlich, dass es quasi, wie du sagst, Robbie nennt das jetzt so, und jemand wie Fitz oder so wäre dann wahrscheinlich der quasi nach der Erklärung dahinter noch weiter darüber hinaus sucht. Was natürlich nicht heißen muss, dass was man übertragen, im übertragenen Sinne dann mit dem Teufel verbindet, nicht auch eine Erklärung bietet. Also, weil Menschen erklären sich das Leben ja unterschiedlich. Und dann, ja. Das ist Definitionssache dann, ja. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Agents of S.H.I.E.L.D. wirklich von einem quasi real im Marvel-Universum existierenden Gott oder Teufel ausgehen wird. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber umso besser finde ich es, dass sie trotzdem so diese Gott- und Teufel-Themen mit reinbringen, eben durch das wer bestimmt über Leben und Tod quasi, was ja jetzt schon immer wieder Thema ist. Ja, das geht ja auch ohne Superkräfte, also so dieses Prinzip des Vigilantes, Das ist, also bei den Netflix-Serien und so kommt dieses Thema auch auf, ohne Superkräfte. Ja. Gut, ja, also sonst, was ich noch zum Ghost Rider sagen kann, also ich finde es gerade interessant, dass er doch noch wie die andere Version des Ghost Riders, den man aus dem Comic kennt oder aus den Nicolas Cage-Filmen, anscheinend in Agents of S.H.I.E.L.D. auch existiert, weil diese Figur, die halt mit dem Motorrad da aufgetaucht ist und Robbie gerettet hat und seinen Bruder, wird halt stark angedeutet, dass das diese andere Version ist, dieser Comicfigur. Und ich finde einfach die Ästhetik und die Machart finde ich cool, also da haben sie sich sehr Mühe gegeben. Und jetzt Robbie und so mag ich auch noch. Und auch die Sequenz des Unfalls und so fand ich schon, ja, das ist eigentlich diese Slow-Motion-Sequenz und so spektakulär inszeniert. Ich fand jetzt auch dass jetzt hier Ghost Rider, dass das so ein großes Thema ist, und da könnte man sich auch schnell dran stören, so, hey, nein, ich möchte die anderen Charakter, oder der ist zu fest sein eigenes, der nimmt so viel Gepäck von den Comics mit sich, dass das dann ablenkt oder so, aber ich bin jetzt noch interessiert an der Figur und auch wenn es vielleicht noch zum Teil ein bisschen eben so plump, oh, sind wir dunkel und seriös und krass und so. Aber irgendwie, ich finde es auch cool. Ich glaube, der Figur von Robbie tut es sehr gut, dass wir Abe haben. Wenn wir ist sein schon Bruder. Abe ist sein Bruder, genau. Und wenn wir also schon Gabriel, von Gabe. Ja. Gabe, nicht Abe. Ja, ja stimmt, Gabe. Ja. Gabriel. Wenn wir schon von schwer und so sprechen, ist er eine etwas leichtere Erscheinung, also leichter, wie will ich das sagen, etwas feiner, etwas heller. So, und dass wir quasi die beiden als Beziehung mit drin haben. Also ich glaube, nur Robbie fände ich jetzt auch so, also ging ja nicht, er wäre ja dann nicht wer, aber dass wir diese andere Figur dadurch auch noch haben und diese Beziehung, dass wir ihn direkt in Beziehung mit wem sehen, finde ich halt auch gut. So. Genau, es vermenschlicht natürlich jeden Charakter. Ja. Und jetzt sein Onkel ist jetzt anscheinend der Hauptbösewicht dieser Storyline. Das war der große Twist. Und das wird sicher alles noch interessanter machen. Ja, und halt an Gabriel fand ich eine Sache sehr gut. Er machte deutlich, dass er mit seiner körperlichen Behinderung klarkommt. Also, dass das nicht sein Hauptproblem ist. Und das fand ich ein schönes... es gibt so viele Figuren mit körperlicher Behinderung in Fernsehserien, die daran verzweifeln oder ständig daran arbeiten, dass es weggeht und so. Und da haben wir schon mal in einer Folge drüber gesprochen, dass das hier jetzt nicht so ist, finde ich schön, dass er sagt, I'm fine with it. Das ist nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist, wenn du Leute umbringst oder dass es dir nicht gut gehen könnte und so. Das fand ich ein schönes Detail. Stimmt. Es fällt mir jetzt gerade auf, bei Dr. Strange geht es eben um etwas Ähnliches und der, also dort, also wenn man den Trailer geschaut hat, weiß man es schon, es ist jetzt kein Spoiler, dass er ja sich zu einem Zauberer entwickelt, weil er es nicht mehr die Fähigkeit hat, als Arzt, wie sagt man, als Chirurg zu arbeiten, weil seine Hände verletzt werden. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, so, Dude, also wenn du ja so super gut bist in deinem Feld, dann mach doch theoretische Arbeit oder kannst als Professor anderen dein Handwerk vielleicht doch noch beibringen, auch wenn du selber nicht ausführen kannst. Aber da kommt dann halt diese Arroganz ins Spiel, dass er halt dass alles, diese Fähigkeit mit seinen Händen ist dann so wichtig, mit seinem Ego verbunden, dass deswegen er dann so ein Zeug draus macht. Aber das ist jetzt genau mal ein anderes Beispiel, dass da jemand eigentlich auf eine positive Art zu so etwas stehen kann. Genau. Ja. Cool. Gut. Dann war es das für heute von uns. Genau. Zu Agents of S.H.I.E.L.D. Und wir haben jetzt eine längere Pause, wenn wir es richtig auf dem Schirm haben, weil viele Folgen nicht kommen. Und nach dieser Pause melden wir uns zurück mit neuen Podcast-Folgen. Und irgendwann haben wir dann auch wieder einen Gast. Claudia wird nochmals dazustoßen, wenn sie aufgeholt hat. Sehr cool. Gut, dann verabschieden wir uns. Viel Spaß beim Serie schauen. Genau. Tschüss. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, das ist nicht wahr.